Das bulgarische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung wurde am 10. Juni in Sofia gebildet. Das Komitee beschloss, zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung Veranstaltungen wie Gedenktreffen, Seminar über seine Verdienste und Filmvorführungen zu organisieren.